Erster tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Zweiter redet Jerusalem gut zu. Sagt ihm, dass sein Dienst vorbei ist. Seine Schuld ist bezahlt. Es bekam von Jahwe doppelt so viel für seine Sünden. Dritter hört. Jemand ruft, macht in der Wüste einen Weg für Jahwe. Macht in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Vierter, jedes Tal soll hoch werden. Jeder Berg und Hügel soll niedrig werden. Das Unebene soll flach werden. Das Hügelland soll ein Tal werden. Fünfter, dann wird die Herrlichkeit Jahwes sichtbar. Alle Menschen werden sie sehen. Denn Jahwe sagte es. Sechster, hört. Jemand sagt, rufe. Ich fragte, was soll ich rufen? Alle Menschen sind wie Gras. Ihre Schönheit ist wie eine Blume auf dem Feld. Siebter, das Gras verdorrt. Die Blume verwelkt. Denn der Wind von Jahwe bläst sie an. Ja, die Menschen sind wie Gras. Achter, das Gras verdorrt. Die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer. Neunter, geh auf einen hohen Berg, du Botin der Freude, Zion. Erhebe deine Stimme stark, du Botin der Freude, Jerusalem. Hab keine Angst. Sprich zu den Städten Judas, hier ist euer Gott. Zehnter, Jahr, der Herr Jahwe wird stark kommen. Er wird mit seiner Macht handeln. Sein Lohn kommt mit ihm. Was er verdient, geht vor ihm her. Elfter, er wird seine Herde wie ein Hirte führen. Er wird sie in seinen Arm nehmen. Er wird die Lämmer an seiner Brust tragen. Er wird die Mutterschafe mit ihren Jungen vorsichtig leiten. Zwölfter, wer maß das Wasser mit der Hand? Wer maß den Himmel mit seiner Handspanne? Wer tat den Staub der Erde in ein Gefäß? Wer wog die Berge und Hügel mit einer Waage? Dreizehnter, wer kennt den Geist Jahwes? Wer gibt ihm Ratschläge? Vierzehnter, mit wem sprach er? Wer gab ihm Wissen? Wer zeigte ihm den richtigen Weg? Wer lehrte ihn alles Wichtige? Fünfzehnter, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer. Sie sind für ihn wie ein Staubkorn auf der Waage. Er hebt Inseln auf wie ein Sandkorn. Sechzehnter, der Libanon hat nicht genug Holz zum Verbrennen. Seine Tiere sind nicht genug für Brandopfer. Siebzehnter, alle Völker sind vor ihm wie nichts. Sie sind für ihn wertlos und bedeutungslos. Achtzehnter, wem wollt ihr Gott gleichmachen? Welches Bild wollt ihr neben ihn stellen? Neunzehnter, ein Künstler gießt ein Götterbild. Ein Metallarbeiter bedeckt es mit Gold. Ein Metallarbeiter macht silberne Ketten daran. Zwanzigster, wer kein teures Opfer geben kann, wählt Holz, das nicht verrottet. Er sucht einen guten Künstler. Dieser soll ein Götterbild machen, das feststeht. Einundzwanzigster, versteht ihr das nicht? Hört ihr das nicht? Wurde es euch nicht von Anfang an gesagt? Lerntet ihr nicht, was die Erde lehrt? 22. Er sitzt auf dem Kreis der Erde. Die Menschen auf der Erde sind wie Heuschrecken für ihn. Er breitet den Himmel aus wie einen Schleier. Er spannt ihn auf wie ein Zelt zum Wohnen. 23. Er macht Fürsten zu nichts. Er macht Richter auf der Erde bedeutungslos. 24. Sie sind kaum gepflanzt und gesät. Ihre Wurzeln sind kaum in der Erde. Dann bläst Gott sie an, und sie verdorren. Der Sturmwind trägt sie wie Stroh weg. 25. Wem wollt ihr mich gleich machen? Wer ist wie ich? Sagt der Heilige. 26. Schaut nach oben und seht, wer schuf diese Dinge? Er führt alle Sterne heraus. Er nennt sie alle mit Namen. Weil er so mächtig und stark ist, fehlt keiner. 27. Warum sagst du, Jakob, und du, Israel, Jahwe kennt mein Schicksal nicht? Mein Gott hilft mir nicht bei meinem Recht. 28. Weißt du das nicht? Hörtest du das nicht? Jahwe ist ein ewiger Gott. Er schuf die ganze Erde. Er wird nicht müde und nicht schwach. Niemand versteht seine Gedanken ganz. 29. Er gibt dem Müden Kraft. Er gibt dem Schwachen viel Stärke. 30. Junge Männer können müde und schwach werden. Junge Männer können fallen. 31. Wer auf Jahwe wartet, bekommt immer wieder neue Kraft. Sie werden stark wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und werden nicht schwach.